欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果德文老师远离我 让我们来看看今天的对话吧 Guten Tag, ich habe gestern Abend meinen Rucksack in der U-Bahn verloren. Guten Tag, willkommen im Fundbüro. Hier werden täglich viele Sachen abgegeben. Können Sie den Gegenstand bitte beschreiben? Es ist ein blauer Rucksack. Darin war meine Geldbörse und mein Ausweis. Moment, ich schaue im System nach. Wann genau ist das passiert? Als ich gegen 18 Uhr nach Hause gefahren bin. Ein blauer Rucksack ist tatsächlich hier. Ein ehrlicher Finder hat ihn heute Morgen gebracht. Oh, was für ein Glück. Ist der Inhalt noch vollständig? Das müssen Sie selbst prüfen. Bitte kontrollieren Sie alles und unterschreiben Sie dieses Formular. Alles ist da. Muss ich eine Gebühr bezahlen? Ja, für die Bearbeitung fallen 5 Euro an. 这段对话非常实用。刚才 Lucas 在捷运上弄丢了背包，他用了动词。 Verlieren? 意思是丢失。 没错，他去了。 Das Fundbüro, 也就是失物招领处。Frau Weber 提到。 Hier werden täglich viele Sachen abgegeben. 这句话使用了现在式被动语态 Passive Präsens 它的构成方式是助动词 werden 加上动词的过去分词 abgegeben 表示东西被缴交 接着他请 Lucas 描述一下 Der Gegenstand 也就是那个物品 Lucas 说里面有 Die Geldbörse 钱包盒 Der Ausweis 证件 当 Lucas 解释什么时候弄丢时，他说 ：“Als ich gegen 18 Uhr nach Hause gefahren bin。” 这里要注意 ，als 的用法在德文的时间从句中，如果要描述过去发生过的单一次事件，我们必须用 als 而不是 wenn。 还好有一位 ehrlicher Feinde 诚实的拾得者 Lucas 确认了。 Der Inhalt 内容物之后就在表格上 Unterschreiben 签名 最后还要支付5欧元的 Die Gebühr 规费领回东西的过程虽然麻烦但找回来真是太好了 今天的德文课就到这里大家下次见